Kundgabe 5687. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.05.1953. Zeichen des Endes. Erkaltete Liebe. Dies soll euch das nahe Ende künden, dass die Liebe unter den Menschen erkaltet ist, dass ein völlig gottloser Zustand herrschet, denn Gott kann nicht sein, wo keine Liebe ist, und wird auch das Wort Gott im Munde geführt. Ohne Liebe aber ist die Welt das Reich des Satans, der alle diese Menschen in seinen Besitz genommen hat, die bar jeder Liebe sind, wie er selbst es ist. Und diese werden auch so reden und handeln, wie er es will, denn sie stehen unter seinem Einfluss und werden auf Erden auch von ihm bedacht. Sie haben ihren Lohn dahin, jedoch ein schreckliches Los erwartet sie, so sie diese Erde verlassen. Doch auch an den lieblosen Menschen soll noch alles versucht werden, um eine Wesenswandlung zu erwirken. Auch ihnen soll die Liebe gepredigt werden, wenn nicht mit Worten, dann durch das Beispiel. Sie sollen erkennen, dass die Liebe eine Kraft ist, die überwindet, was unüberwindbar scheint. Denn das Ende ist nahe. Und wie auf der einen Seite der geistige Verfall deutlich zu erkennen ist, der die Lieblosigkeit zur Ursache hat, so wird auf der anderen Seite auch deutlich spürbar sein, wie der Liebegeist alles überwindet, wie sichtlich Gott denen beisteht, die durch ein Leben in Liebe ihm verbunden sind, der wahrlich stärker ist als sein Gegner und auch seine Macht und Kraft unter Beweis stellt. Die Liebe ist erkaltet unter den Menschen, und so sind auch die Menschen losgelöst von Gott. Sie stehen ihm so fern und sind ohne Kraft, gleichen aber ihre geistige Kraftlosigkeit aus mit Hilfe dessen, der von unten ist, der sie wohl versorgt mit Kraft, weil sie ihm zu Willen sind. Also zurückkehren zu dem, von dem sie sich endgültig lösen sollten im Erdenleben, um von Gott aufgenommen zu werden in sein Reich. Wer ohne Liebe lebt, der verscherzet sein Leben, denn er geht tot im Geist ein in das jenseitige Reich. An diesen Seelen zu arbeiten ist verdienstvoll, denn die Arbeit kann erfolgreich sein, wenn sie mit gutem Beispiel begleitet wird, wenn die Mitmenschen ersehen können, den Frieden und die Kraft, die im lebendigen Glauben liegt und Auswirkung eines Lebens in uneigennütziger Nächstenliebe ist. Das Ende ist nahe, und darum soll noch um jede Seele gerungen werden. Einer jeden Seele soll das Evangelium verkündet werden, das aber nicht alle annehmen wollen, wenn es ihnen in Worten gepredigt wird. Ein gutes Beispiel aber wird beachtet und kann gleichfalls Erfolg bringen. Denn Gott wird sichtlich beistehen denen, die ihm treu sind und durch ein Liebeleben auch ihm ihre Liebe beweisen. Amen.